Augen schließ, wird meine Seele sehen. Den leeren Stuhl am Tisch, der für mich vorgesehen. So viele tausend Meilen über Land und Meer, hoff ich glauben darf, dass ihr mein Beten hört, irgendwie ich da sein werd. Ist nur Beton am Boden, wo ich mein Kopf auflehn, auch wenn Gefängnismauern sind so kalt wie Lehm. Ist es ein Lichtstrahl mir, dass ich kann Tage zählen? Niemand verzweifeln soll an dem leeren Stuhl, irgendwie ich da sein werd. Manch Tag bin ich schwach, manch Tag bin ich stark, manch Tag so kaputt, dass ich nicht sprechen mag. Da ist ein Ort in meinem Kopf, wo meine Gedanken streuen herum, wo ich irgendwie nach Hause komm. Und wenn der Winter kommt und die Bäume ohne Laub, dein Blick ins Dunkel nur aus dem Fenster schaut. Ich kam sonst auch zu spät, zumal wie du's beschwört. Darum man ihn behalten soll, den leeren Stuhl, irgendwie ich da.